die Jan Garbarek Group und Wichita Toe. Und der Bass bei dieser Aufnahme wurde gespielt von einer deutschen Jazzlegende, Eberhard Weber. Im Januar ist er 75 Jahre alt geworden und mit kleiner Zeitverzögerung ist nun ein neues Album von ihm erschienen und auch eine Autobiografie, Resümee heißt die. Mit beidem hat sich mein Kollege Matthias Wegner ausführlich beschäftigt und er hat Weber auch vor 2 Tagen zum Interview getroffen. Dazu muss man sagen, Eberhard Weber ist seit seinem Schlaganfall im Jahr 2007 nicht mehr in der Lage, sein Instrument zu spielen. Wie er dennoch neue Musik aufnimmt und einiges andere mehr, das wollen wir jetzt mal klären. Matthias, welchen Eindruck hattest du denn bei eurem Treffen von Eberhard Weber? Wie ist so sein gesundheitlicher Zustand? Ja, naja, du hast ja gesagt, also der Schlaganfall hat ihn natürlich gesundheitlich sehr mitgenommen. Er ist immerhin in der Lage zu gehen mit einem Stock. Er ist links teilweise gelähmt, also er kann immerhin gehen, hat allerdings in der linken Hand kaum Beweglichkeit, kaum Gefühl. Was ihn eben hindert, sein Instrument noch zu spielen. Mit rechts sieht das ganz anders aus. Er hat auch einen kräftigen Händedruck und der ist also in der Lage, zum Beispiel auch mit rechts Keyboard zu spielen. Da kommen wir dann später noch dazu. Geistig ist er absolut fit, unglaublich beweglich, hat so eine Mischung verströmt aus Altersweisheit, aber auch mit so einer schönen Ironie, schön schalkhaft wirkt er so auf mich. Muss man sich vorstellen, verheerend für einen Kontrabassisten, also das ist so eine Krankheit, die dann wirklich die Griffhand im wahrsten Sinne des Wortes lahmlegt. Nicht alle unsere Hörer kennen Eberhard Weber, wobei sein Klang tatsächlich eigentlich immer mal auch irgendwo auftaucht und sei es auch nur als Kopie. Wer ist der Mann? Was sind denn seine größten Verdienste für den Jazz? Ja, ich probiere mal so in ein paar Sätzen das zusammenzubringen. Also er gehört ja vor allem in den 70er bis 90er Jahren wirklich zu den bekanntesten deutschen Jazzmusikern. Auch international gesehen hat er mit Leuten wie Gary Burton oder Pat Metheny tolle Alben aufgenommen. Dann gab es 1974 sein Debütalbum The Colors of Chloe, für viele ein Kultalbum. Wir haben auch, glaube ich, beide dann nochmal reingehört. Es ist schon was Besonderes. Also auf jeden Fall, es ist ein Album mit einer eigenen Klangsprache, mit einer eigenen Atmosphäre. Eberhard Weber hat viel mit anderen bekannten Musikern, die es in Deutschland damals gab, zusammengespielt, unter anderem auch im United Jazz und Rock Ensemble, das ja auch international sehr erfolgreich war. Er hat schon damals dann angefangen, Solokonzerte zu geben und unvergessen sind natürlich die 25 Jahre in der Band des Norwegers Jan Garbarek. Mhm. Na, das waren so in groben Zügen die wichtigsten Stationen. Ansonsten war der Mann, ist ganz interessant, er hat auch geschrieben, in welchen Ländern er nicht gespielt hat. Also er hat eigentlich überall gespielt, außer in Andorra. Myanmar wahrscheinlich. Ja, oder? Also waren so drei, vier Länder, wo er nicht gespielt hat. Ansonsten, und das muss man erstmal als deutscher Jazzmusiker schaffen. Ne? Du hast dich ja lange mit ihm unterhalten. Was waren denn so die zentralen Themen, über die du mit ihm gesprochen hast? Besonders interessant fand ich es, als es um die Technik ging. Also wir haben ja kurz schon mal so angerissen, sein Ton, was ganz Besonderes. Er hat ja einen Bass gespielt, der eine Mischung war aus Elektro und Akustik. Fast singend hat er darauf gespielt, aber er hat dann mir immer wieder im Gespräch so unterjubeln wollen und das sagt er auch in dem Buch, er könne eigentlich gar nicht richtig Bass spielen. Er sei ein völliger Dilettant. Und wir können ja mal kurz reinhören, wie er das so ungefähr ausgedrückt hat. Ich habe nie Bass gelernt, ich bin Autodidakt, sondern das, was ich auf dem Bass spielen können musste, das habe ich mir selbst drauf geschafft. Und bestimmt habe ich mit völlig falscher Technik gespielt. Also ich weiß hundertprozentig, dass ich bestimmte Phrasen, ich habe da Kollegen gesehen, die ähnliche Phrase mal gespielt haben, also irgendwas Einstudiertes, die haben das mit der linken Hand, ohne die linke Hand zu bewegen, habe ich das runtergedödelt. Während ich bin hin und her gesprungen mit meiner linken Hand, weil ich das nicht wusste, wie das richtig geht. Und auch zu faul war, mir das einzustudieren. Also insofern bin ich eigentlich ein erstaunlich schlechter Bassist, technisch gesehen schlechter Bassist gewesen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, das heißt, ich weiß, wie es geht, 40, 50 Jahre lang zu täuschen. Der übertreibt er natürlich, ne? Das ist klar. Das ist ziemliches Understatement. Absolut, ja. Absolut. Also er weiß schon, dass er nicht so schlecht gewesen sein war. Wobei man natürlich auch im Jazz gerade das ist ja dann das Spannende, nicht? Wenn jemand irgendwie die Regeln verletzt und sagt, ich mache das jetzt mal so, vielleicht hat das auch zu dem Klang geführt. Klar. Und darüber haben wir übrigens auch gesprochen, dass Leute wie Miles Davis oder auch Thelonious Monk sind ja auch super Beispiele von Musikern, die keine begnadeten Techniker waren und trotzdem Erstaunliches hervorgebracht haben. Also in dieser Tradition steht am ehesten dann Eberhard Weber auch. Es gibt also dieses neue Album Resümé, das gerade bei Webers Stammlabel ECM erschienen ist. Du hast ja eben gesagt, Colors of Chloe, das hat ja, war ja wohl das Album, was dann endgültig so diesen neuen ECM-ätherischen Sound geprägt hat. Ab da war das Label, das hatte nichts mehr mit seiner Free-Jazz-Vergangenheit zu tun. Danach klang es auch ganz anders. Also er ist da auch ewig beigeblieben bei diesem Label. Nun wissen wir, der kann ja nicht mehr spielen. Wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Also er hat sich Live-Konzerte vorgenommen. Er hat ja 1000 Konzerte mit Jan Garbarek gespielt und er hat 30 Konzerte ausgewählt, in denen er sogenannte Interludes gespielt hat, also längere Soli zwischen zwei Blöcken. Und diese Blöcke hat er, beziehungsweise diese Interludes hat er verkürzt, so auf 3-4 Minuten und hat da noch andere Spuren drüber gelegt, die er mit Keyboards eingespielt hat. Ich habe gerade gesagt, er kann noch ein bisschen Keyboard spielen. Hat da also im Prinzip im Studio sehr viel Zeit mit verbracht, atmosphärisch angelehnt an seine alten Arbeiten, dem Ganzen noch was Neues hinzuzufügen. Und hat interessanterweise einen alten Weggefährten noch eingeladen, um noch eine andere Klangfarbe darüber zu spielen, den Flügelhornspieler und Trompeter Ark von Rooyen aus Holland. Und darüber haben wir auch gesprochen. Können wir noch mal kurz hören, was Ebert Weber zu dieser Zusammenarbeit gesagt hat? Ich wollte immer eine Trompete da drauf haben und habe dann Ark van Rooyen damals gebeten, er könnte doch mal ins Studio kommen. Und als ich jetzt dann Ark wieder gesehen habe, hat er mir erzählt, wie das damals war. Und ich konnte ja mich vor Lachen eigentlich nicht mehr halten. Ich habe ihm irgendwie 40 D-Mark bezahlt für dieses Solo damals. Ich habe gerade gesagt, sowas, ein völlig lächerlicher Betrag. Und er war also entsetzt, aber hat auch nichts gesagt und so weiter. Na gut, also um das abzuschließen, Da ich nicht weiß ja niemand, wie lange man noch da auf der Welt ist, da ich aber vermute, dass furchtbar viel Musikalisches nicht mehr kommen kann von meiner Seite, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es jetzt so langsam zu Ende ist. Und ich habe mir gedacht, Ark van Rooyen hat auf meiner ersten eigenen Platte unter meinem Namen gespielt, jetzt schauen wir mal, ob er auf meiner letzten spielt. Dem Flügelhorn von Ark van Rooyen aus dem Album Resümee Frankfurt. Also er hat diese Platte, die Titel der einzelnen Stücke nach Städten benannt, da wo das eben dann jeweils aufgenommen wurde. Matthias Wegner ist hier bei mir im Studio. Wir reden über den Bassisten Ebert Weber. Ja, du hast ihn getroffen und du hast auch seine druckfrische, muss man noch sagen, Autobiografie gelesen. Resümee heißt die. Ist sie gut geschrieben? Erfährt man da was von dem Mann auch? Ja, also auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ebert Weber schreibt eher so aus dem Bauch heraus, nicht wahnsinnig komplex und verschlüsselt, also wirklich sehr direkt und sehr schön nachvollziehbar. Er hat eigentlich auch, als wir uns dann unterhalten haben vor 2 Tagen, viele Sachen fast genauso erzählt, wie ich sie im Buch gelesen habe. Also auch so, man merkt, er hat sich nicht verbiegen müssen, er hatte auch keinen Ghostwriter, also hat das selber aufgeschrieben. Und natürlich hat er viel erlebt. Also ich habe gerade schon gesagt, wo er überall gespielt hat. Und da gibt es natürlich jede Menge schöne Reisegeschichten, auch viele, die nicht so schön waren, wo es immer Probleme gab mit dem Gepäck und wo irgendwelche Instrumente nicht ankamen und viele Details, viele schöne Musikerbegegnungen, die er schildert. Also für jeden, der Ebert Weber so ein bisschen kennt, ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz lesenswertes Buch. Hat mir viel Spaß gemacht, ja. Gibt ja auch relativ wenig über deutsche Jazzgeschichte tatsächlich, dass man mal wirklich eine Materialsammlung hätte. Da ist das vielleicht dann auch etwas, was mal eine Lücke schließt. Absolut. Was viele nicht so richtig wissen, Ebert Weber hat eine ist sehr beliebt von einer großen englischen Künstlerin, nämlich Kate Bush. Da hat er auf mehreren Alben mitgespielt als Bassist. Was hat er dazu gesagt? Wie sieht er das heute? Also er akzeptiert diese Platten auf jeden Fall. Das sind ja 4 Alben und er hat immer wieder betont, dass er eigentlich absolute Berührungsängste mit der Popmusik habe. Aber seine Frau hat wohl, die war Malerin, die hat früher immer Kate Bush beim Malen gehört. Da hat er also schon sich so ein bisschen an ihr Oeuvre so rantasten können, zumindest an ihr Frühwerk. Und später waren die dann auch sehr gut befreundet, die Familie Weber mit Kate Bush. Eigentlich sollte Eberhard Weber sogar auf der Comeback-Tour von Kate Bush wieder mitwirken, die ja im letzten Jahr unglaublich erfolgreich war. Das hat jetzt leider nicht mehr geklappt. Aber ich habe auch Eberhard Weber, wie gesagt, nach Kate Bush gefragt und er hat Folgendes geantwortet. Ich mochte ihre Stimme, die ist außergewöhnlich. Und auch ihre Arrangierkunst finde ich außergewöhnlich, weil da werden nicht die ganzen normalen Dinge abgedroschen, sondern sie macht eine sehr kompakte Mischung. Und eines Tages, es war in Hamburg, das weiß ich noch, komme ich ins Hotel zurück und da heißt eine Frau Busch hat angerufen. Ja, aber wer ist Frau Busch? Ich kenne keine Frau Busch jetzt. Und dann ging die Kommunikation dann später los, ich habe mir dann geschrieben, dann haben wir auch telefoniert. Und ich war völlig geplättet, als sie gesagt hat, sie sei ein großer ECM-Fan und er liebt auch meine Musik wirklich, also großartig. Sie würde alle meine Platten haben und haben wollen und was weiß ich. Und ob ich nicht mehr bei ihr mal ein bisschen mitspielen könnte. Also ist vielleicht doch besser, dass Eberhard Weber bei seinem Bass auch im Wesentlichen in seiner Karriere geblieben ist. Es ist unglaublich, dieses Understatement. Eine Frau Busch hat angerufen, ja, wer ist Frau Busch? Es ist schon vielleicht auch ein bisschen Untertreibung. Aber eine schöne Geschichte. Dabei. Wunderschöne Geschichte. Resümee heißt die Biografie, Encore das Album. Vielleicht noch ein Satz zu dem Album. Funktioniert das? Weil es ist ja tatsächlich nachbearbeitet. Genau. Also man könnte ja sagen, es ist so eine Resteverwertung, wenn man böse sein möchte, aber ist es überhaupt nicht. Also der Sound stimmt, man kann es wunderbar durchhören. Es ist ein tolles Album für eine schöne Abendstunde. Also kann man machen. Sagt Matthias Wegner, unser Jazzredakteur. Vielen Dank. Und wir hören jetzt Eberhard Weber als Gast bei Kate Bush. Mother Stands for Comfort.